Aus Anlass des 25. Jahrestages der Ernennung von Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, des 5. Jahrestages der Ernennung von Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und des 99. Geburtstages der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk richteten die Parteien und ihre Führer und die Persönlichkeiten vieler Länder Glückwunschtelegramme und Briefe an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen sind das ZK der Demokratischen Arbeitspartei Spaniens, die Marxistisch-Leninistische Revolutionäre Partei Chiles, der Generalsekretär des ZK der KP Nepals, Marxismus-Leninismus, der stellvertretende Oberbefehlshaber der Armee und Streitkräfte und Verteidigungsminister der Arabischen Republik Syrien, der Ratsvorsitzende des Internationalen Sozialideologie-Instituts und weitere Parteiführer, hochrangige Persönlichkeiten der politischen, gesellschaftlichen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise von vielen Ländern wie Malaysia, Indonesien, Deutschland, Rumänien, Russland, Finnland, China, Kuba, Nepal, der Mongolei, Kambodscha und Iran und die Vertreter der internationalen Organisationen, der Sozialideologie-Studienorganisationen und der Organisationen für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und die Freundschaft mit Korea. In Telegrammen und Briefen gaben sie ihrer Überzeugung Ausdruck, dass die Armee und Bevölkerung der TVRK einen großen Erfolg im Kampf für die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache unter der klugen Führung des Marschalls Kim Jong-un erzielen werden.